Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 108 des Gabelbissen Podcasts. Für die heutige Folge habe ich mal ein bisschen was Deftigeres ausgesucht. Mal ausnahmsweise kein Gericht, das ich euch näher vorstellen möchte, sondern ein spezielles Tier. Und zwar das Mangalitzerschwein oder auch bekannt als Wollschwein. Das Mangalitzer, oder ganz streng genommen würde man es pannonisches Mangalitzerschwein bei uns nennen, ist eine ganz, ganz spezielle Variante von Schwein. Also ich behaupte mal ganz provokant, es ist mehr oder weniger das Koberind unter den Schweinen. Klingt jetzt ein bisschen komisch, oder? Aber ich erkläre euch, wieso ich das jetzt so, wie soll man sagen, provokanter formuliert habe. Das Kobe, ihr wisst, ist ein sehr marmoriertes Stück Rindfleisch. Ein Rind, das sehr marmoriertes Fleisch hat, sagen wir mal so. Und dementsprechend teuer ist, weil es auch sehr gehegt und gepflegt wird. Das Mangalitzer hat eine Eigenart, die ist genau gleich mit dem Kobe, nämlich es ist auch fettreicher und hat marmoriertes Fleisch. Generell kann man beim Mangalitzer sagen, das Fleisch ist eher dunkel, also geht schon fast ein bisschen in die Wildrichtung. Und durch das Marmorierte ist es besonders saftig und ein sehr, sehr aromatisches Fleisch. Na klar, Fett ist ein Geschmacksträger und die ganzen überzüchteten Rassen, die man sonst im handelsüblichen Supermarkt bekommt, sind ja auf mageres Fleisch gezüchtet worden. Und ja, da geht natürlich jeglicher Geschmack verloren. Das Mangalitzer kann man äußerst umfangreich verwenden. Besonders gern wird aber das Mangalitzer für die Herstellung von Speck verwendet und auch Schmalz. Es gibt aber auch spezielle Schinken, die vom Mangalitzer hergestellt werden. Ja, und selbst das Fell, ich habe vorher gesagt, ist auch als Wollschwein bekannt, beziehungsweise die Borsten des Tiers werden verwendet. Und zwar auf der einen Seite als Hutschmuck. Also der klassische Gamsbart hat ausgedient. Heutzutage trägt man den Mangalitzerbusch am Hut. Oder die Borsten werden auch gern für Rasierpinsel verwendet. Das Fleisch, sage ich mal, ist jetzt nicht im unter Anführungszeichen normalen Handel so leicht zu bekommen. Supermärkten hätte ich es ehrlich gesagt noch nie gesehen. Die haben das so gut wie gar nicht. Eher zu bekommen ist es bei spezialisierten Fleischereien. Da hätte man zum Beispiel in Wien, würde mir da spontan im 18. Bezirk in Währing die Fleischerei Bauer einfallen. Die führt Mangalitzerschwein. Eher findet man das ganze Fleisch in der Gastronomie oder bei Direktvermarktern im Burgenland. Aber wie gesagt, einige spezielle Fleischereien bieten das Mangalitzer an. Muss man nur ein bisschen googeln, man sollte das in so gut wie ganz Österreich bekommen. Am ehesten natürlich in Ostösterreich. Für meine Hörerinnen und Hörer aus Deutschland bzw. der Schweiz, da kann ich leider keine großen Tipps geben, wo man da am ehesten Mangalitzer bekommt. Also es gäbe schon auf deutschen Seiten Mangalitzer. Also es wird erwähnt, immer wieder in Rezepten, nur wo man es bekommt, kann ich nicht sagen, da am besten Google befragen. Wie gesagt, in Wien, 18. Bezirk, Fleischerei Bauer, dort schaut es hin, dort gibt es das Mangalitzer. Und wenn ihr es wirklich mal wo seht, kann ich es euch echt nur wärmstens empfehlen, weil Mangalitzer schmeckt wirklich einmalig. Ja, schauen wir uns mal das Mangalitzer ein bisschen genauer an. Es zählt zu den ältesten europäischen Rassen und im Gegensatz zu den meisten anderen Schweinerassen, die man so kennt, sei es jetzt das Pietrain oder das Waldschwein etc., besitzt eben diese Rasse ein Fell, wie bereits erwähnt. Und das ist im Winter eher dicht und lang und dann im Frühjahr verliert es, wie auch andere Tiere, das dicke Winterfell und hat ein eher kürzeres. Also im Sommer trägt es dann einen kurzer Schnitt, könnte man fast so sagen. Die Haut beim Mangalitzer ist so gräulich und was sehr markant ist und wo man es wirklich auch super unterscheiden kann von anderen Schweinesorten oder Rassen, Entschuldigung, ist, dass der Rüssel eine graue schwarze Färbung hat. Dann bei den Säuen sind die Zitzen auch schwarz und was bei allen ist, sowohl auch beim Eber als auch bei der Sau, der Ohrenansatz des Mangalitzer hat einen typischen hellen Fleck. So 3 bis 5 cm circa im Durchmesser ist der Fleck und der ist hell im Gegensatz zum Rest vom Mangalitzer. Weiter charakteristisch ist, dass das Tier stark Knochen besitzt, noch eine sehr, sehr kräftige Muskulatur hat, was ja die anderen Rassen nimmer mehr so haben. Es ist sehr, sehr robust und vor allem sehr anpassungsfähig. Also das Schwein kann sich wunderbar auf seine Umgebung anpassen. Es ist im Gegensatz zu anderen Rassen sehr, sehr resistent gegenüber von Stress. Da haben andere Schweine mittlerweile so ihre Probleme. Aber auch anderen Krankheiten gegenüber ist das Mangalitsa nicht so anfällig wie andere. Ich könnte sicherlich erinnern, wo vor Jahren mal der große Skandal war, dass in der Schweinezucht, in der Schweinemast zu viel Antibiotikum zugesetzt wird. Na klar, muss leider so gemacht werden auf der einen Seite, weil das alles so zusammengepfercht ist und dadurch Krankheiten sich viel, viel schneller übertragen und vor allem, weil diese ganzen hochgezüchteten, überzüchteten Rassen einfach extrem anfällig sind auf Krankheiten. Ja, und eins, was das Mangalitsa auch noch sehr gut kann, es kann sowohl mit hohen als auch mit niedrigen Temperaturen sehr, sehr gut umgehen. Das, muss ich sagen, hätte ich persönlich auch gern. Aber ja, das geht halt leider nicht. Aber das Mangalitsa, wie gesagt, hat überhaupt kein Problem damit. Bei dieser Rasse gibt es übrigens auch noch drei, müssen wir sagen, Unterarten. Man spricht von drei reinrassigen Arten. Da hätte man mal auf der einen Seite das am weitesten verbreitete, das blonde Mangalitsa-Schwein. Und das geht auf eine Kreuzung einer alten ungarischen Rasse mit einer serbischen zurück. Also genauer gesagt mit das Zajonata, und also das ist das Fettschwein im Ungarischen, vermutlich nicht richtig ausgesprochen, und dem serbischen Sumadia-Schwein. Blond, wie der Name vermuten lässt, ist eher das Fell in der Farbe, sprich es hat gerade dunkles Fell, ziemlich hell, aber die klassische dunkle Haut, die man von dem Schwein halt generell her kennt. Eine weitere österreichisch gezüchtete Rasse wäre das schwalbenbäuchige Mangalitsa. Und das geht wiederum auf eine Kreuzung von Blonden und dem Syrmien-Schwein zurück. Syrmien ist auch eine serbische Schweinerasse. Nur, warum schwalbenbäuchig? Das kommt daher, da eben auf dem Bauch des Schweins eine an Schwalben erinnerte Zeichnung zu finden ist. Also wenn ich euch Schwalbe so vorstelle, die hat also eine weiß-schwarze Zeichnung. Und eben das würde man auch bei dieser Schweinerasse auf dem Bauch sehen können. Und last but not least hätten wir noch das rote Mangalitsa. Und das ist wieder eine Kreuzung aus dem blonden und dem Szalontaer-Schwein. Das kommt aus einer Rasse aus Ungarn. Und wo ist so das Rote? Weil das Fell bei dem im Gegensatz zum Blonden so eine rotbräunliche Färbung hat. Ansonsten ist es relativ ident mit dem blonden Mangalitsa. So, das Wort ist euch aufgefallen, habe ich jetzt schon ziemlich oft gesagt. Nur woher kommt die Bezeichnung überhaupt? Dazu gibt es wieder einmal mehrere Theorien, woher dieser Name Mangalitsa oder Mangalitsa abgeleitet wurde. Das Wort gibt es im Ungarischen, da klingt es ähnlich und da bedeutet es quasi walzenförmig. Ja, okay, man würde zu einem Schwein passen, ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so unbedingt die Herkunft ist. Ich persönlich bin eher der Überzeugung, dass das Ganze aus dem Serbokroatischen kommt, und zwar von Mangalia Svinja, und das bedeutet ins Deutsche übersetzt so was Ähnliches wie das gut ernährende Schwein. Mangalitsa ist ja, wie ich vorher gesagt, ein fettreiches Tier und daher eben der Name gut ernährend. Es könnte aber auch von Mangoluk kommen oder Mangolutsch. Das wiederum bedeutet leicht fett werdend, was auch super eigentlich zu dieser Rasse passen würde. Aber eine dritte Theorie gibt es auch noch. Und zwar könnte das Ganze auch auf einen Serben zurückgehen, der diesen Namen kreiert hat. Der Serbe, es war ein spezieller Professor, der hat viel dazu beigetragen, dass die Sprache modernisiert, verändert wurde. Und der könnte eben mit diesem Begriff sagen wollen, sowas wie Schwein mit viel Schmalz. Das ist auch eine Theorie, die so ins Leben gerufen wurde. Woher es genau kommt, da sind sich eigentlich die ganzen Sprachforscher nicht einig. weil irgendwie klingen alle plausibel. Für mich persönlich wäre das Mangoluch oder Mangoluk die erste Variante, die für mich passen würde. Welches aber wirklich war, ja, das werden wir wohl nie herausfinden. Ja, wie wird denn so ein Mangalitzer gezüchtet? Also im Gegensatz zu allen anderen, wie soll ich sagen, handelsüblichen Rassen, gibt es hier äußerst hohe Anforderungen an die Qualität bei der Zucht. Das Mangalitzer ist ein teureres Fleisch und man will damit auch eine möglichst hohe Qualität erreichen. Das Hauptgebiet übrigens in Österreich ist das Nordburgenland, genauer gesagt das Gebiet des Sewinkels. Dort findet man eigentlich viele Zuchtbetriebe. Und im Gegensatz jetzt zu den anderen Mastbetrieben wird bei dem Mangalitzer das Tier in offenen Ställen gehalten und auf Koppeln. Also sprich, das Tier kann jederzeit aus seinem Stall hinaus ein bisschen auf der Koppel rumgehen, grasen, nach Würmern graben, was auch immer. Und genießt eigentlich ein relativ schönes Leben, muss man sagen. Was bei dieser Rasse auch noch typisch ist, die werden alle zusammengehalten, sprich die Familien sind alle in einem Stall, in einem Gehege mehr oder weniger. Das kommt daher, da der Mangalitzer Eber nicht sehr aggressiv ist. Und darum kann man eben die Sau, Eber und die Frischlinge gemeinsam halten. Bei anderen Rassen geht das nicht so gut, weil die Eber da durchaus, wie soll man sagen, dominierend und sehr aggressiv sind. Und da könnte es die Zucht ziemlich einschränken. Was bei dieser Rasse auch noch speziell ist, die Fortpflanzung hier, also die Zucht, ist rein natürlich. Das heißt, es wird hier nicht künstlich befruchtet, wie sonst üblich. Da darf der Eber noch seinem Ruf der Natur, sagen wir mal so, folgen. Wie sonst, wie gesagt, ist das nicht üblich. Da wird hauptsächlich noch künstlich befruchtet. Die Mast an sich dauert beim Mangalitzer 1,5 bis 2 Jahre, was sehr lange Zeit ist eigentlich. Eine schonende Variante der Zucht. Und dadurch erreicht man eben eine weitaus höhere Qualität. Nach dieser Zeit erreicht das Schwein sein etwa ein Gewicht von 150 bis 200 Kilogramm. Das ist eine wesentlich schonende, wie bereits erwähnt, Art der Tierhaltung. Tiere haben viel weniger Stress, sie haben Bewegung und das wirkt sich alles äußerst positiv auf die Fleischqualität aus. Ähnlich dem Mangalitzer wird auch in der Steiermark so gezüchtet. Und zwar gibt es da einen Betrieb, der heißt Vulcano. Nur so ein kurzer Exkurs. Die halten andere Schweinerassen. Und die verfahren nach dem gleichen Prinzip. Da habe ich mal eine Führung gemacht. Und ich muss sagen, äußerst interessant. Da wurde uns das auch erklärt. Und eben da wurde gesagt, die Schweine haben Freilauf. Alles geht sehr entspannt zu. Es ist ein Herdenverhalten innerhalb der Tiere da, ja, und die können eigentlich wirklich Schwein sein, sage ich jetzt einmal. Die werden nicht da angekettet und zusammengepfecht, die können da auch frei herumlaufen und das wirkt sich, und zudem uns von denen bestätigt, massiv auf die Qualität aus. Ja, und eins, was beim Mangalitzer dann auch noch anders ist als beim den Massenzuchtformen, ist, dass die Schlachtung hier auch viel, viel schonender zugeht als sonst üblich. Normal ist es ja so, das Tier wird verladen, kommt in den Schlachthof und ja, dann wird die Schlachtung vollzogen. Bei dieser Schweinerasse wird das so nicht gemacht. Es wird auch mal zum Schlachthof transportiert. Dort bleibt es aber dann einige Tage, wird dann ordentlich mit Wasser versorgt, auch noch etwas gefüttert und dann erfolgt die eigentliche Schlachtung. Das hat den Grund, dadurch, dass das Tier mehr oder weniger dort einige Tage bleiben kann, wird der Stress massiv gemindert. Wir haben ja vorher gehört, es ist generell ein stressresistenteres Tier, aber eben durch dieses wird der klar vorhandene Stress nochmal minimiert. Und das wirkt sich dann, wie gesagt, sehr, sehr positiv aus. Es gibt übrigens in Österreich, zumindest im Osten, einen einzig zertifizierten Betrieb, der die Mangalitzer schlachten darf, und den findet man übrigens in Parndorf, wenn sich jemanden interessiert. Parndorf ist im Burgenland, etwas nördlich von Neusiedl am See. Ja, und wenn dann das Tier geschlachtet wurde, muss es noch einige Tage reifen, also das Fleisch, und dann kann es auch schon in die Gastronomie oder in den Fachhandel, beziehungsweise wieder zurück zum Bauern, der es dann direkt vermarktet. Natürlich gibt es auch zum Schwein einiges Historisches zu berichten. Und zwar generell kann man sagen, ist dieses Tier das älteste Wirtschaftstier, das die Menschheit kennt. So ja, bereits 8000 vor unserer Zeitrechnung, sprich vor Christi Geburt, wurden diese Tiere bereits in Asien gezüchtet und von dort dann ging mehr oder weniger der Siegeszug nach Europa los. Also immer Stückchen für Stück, bis es schließlich auch nach Österreich und in unsere Gefilde kam. Das Schwein wurde generell immer schon sehr, sehr geschätzt im europäischen Raum. Als übrigens älteste rein europäische Rasse zählt das Mangalitsa, und das wurde urkundlich erstmal im Jahre 1830 erwähnt. 1833 übrigens wurde vom serbischen Fürsten Milos wurden eben Mangalitsa-Schweine als Geschenk an Erzherzog Josef Anton Johann von Österreich gebracht. Der war äußerst erfreut darüber und das hat ihm auch sehr gut gefallen. Ja, und ein Indiz, dass gerade diese Schweinerasse dann in Österreich sehr beliebt war, finden wir auch im Jahre 1885. Denn da hat Johann Strauss, wir kennen ihn von seinen ganzen vielen klassischen Werken, ihm ein Denkmal in einer Operette gesetzt, nämlich im Zigeunerbaron. Da kommt ein Schweinezüchter vor und der besingt oder der, soll man sagen, redet eben von dieser Schweinerasse. Ende des 19. Jahrhunderts war übrigens das Mangalitsa dann die führende Zuchtrasse in Europa. Und damals wurden die noch auf bis zu 300 Kilogramm gemästet. Das wurde deswegen gemacht, weil Ziel war es seinerzeit, möglichst viel Schmalz zu bekommen. 1927 erst wurde das Tier offiziell als eigene Rasse anerkannt. Obwohl es, wie wir wissen, ja schon auf 1830 zurückgeht, wurde es erst 1927 offiziell anerkannt. Bis 1950 wurde es wirklich im sehr großen Stil im Burgenland gezüchtet. Doch dann kam der Umbruch. Die Leute wollten viel mehr fettärmeres Fleisch haben. Nicht mehr dieses fette Mangalitsa, das wollte man auf einmal nicht mehr, man wollte mageres haben. Von daher war es dann ja, relativ bald so gut wie verschwunden. 1970 zum Beispiel, also in den 70ern generell, konnte man das Mangalitsa in keinem einzigen Zuchtbetrieb in Österreich finden, sondern nur noch in Naturschutzparks oder in so kleineren Zoos. Da war das Mangalitsa noch da, aber sonst nirgends mehr. Im Jahre 1986 war ein ja, durchaus wichtiger Meilenstein für das Tier. Da wurde nämlich der Verein zum Erhalt des Mangalitsas gegründet. Und dann einige Jahre später, also in den Jahren 1989 und 90, wurden dann Schweine aus Ungarn importiert und das diente zur Blutauffrischung, weil ja, kleiner Bestand, somit kommt es relativ schnell zur Inzucht und das ist ja nicht gerade förderlich, wie wir wissen. Und von da an kann man eigentlich wieder einen ständigen Anstieg bei der Zucht des Mangalitsas sehen. 1994 zum Beispiel gab es bereits 43 eingetragene Zuchtbetriebe. Das Tier befand sich jedoch noch immer auf der roten Liste für die gefährdeten Tiere, wo es meines Erachtens auch heute noch ist. Ja, und 2005 wurden dann von Ungarn wieder in Summe 9 Eberlinien nach Österreich gebracht, um mehr oder weniger die Rasse hier noch mehr zu stärken. Mittlerweile gibt es so 80 Zuchtbetriebe in dem Bereich und es gibt 250 reinrassige Säue und 80 reinrassige Eber von Mangalitsa mittlerweile in Österreich. Und im kulinarischen Bereich, vor allem im anspruchsvollen kulinarischen Bereich, ist das Mangalitsa etwas, was immer mehr an Bedeutung gewinnt. Man findet es eigentlich sehr, sehr oft, oder sagen wir so öfter mittlerweile auf Speisekarten. Und wenn ihr es mal seht, kann ich es euch wirklich nur wärmstens empfehlen, weil das schmeckt schon wirklich, wirklich gut. Genug der ganzen Theorie. Ich komme zum Rezept der heutigen Folge. Und da habe ich mir gedacht, möchte ich euch ein Rezept für ein Mangalitsa Bierschweinsbratl vorstellen. Man wenn jetzt nicht unbedingt ans Mangalitza-Fleisch kommt, könnt ihr natürlich jegliches anderes Schweinefleisch auch dafür verwenden. Auf alle Fälle benötigen wir 1 Kilogramm Fleisch. Wenn ihr, wie gesagt, Mangalitza bekommt, dann, sage ich mal, ist es egal, welchen Teil ihr verwendet. Ihr könnt ein Karree nehmen, ihr könnt Bauchfleisch nehmen oder was euch sonst gefällt, wie Schopf etc. Weil, wie bereits erwähnt, es ist ja sehr marmoriert, durchzogen und damit kann das nicht so leicht austrocknen. Bei anderen Schweinen würde ich persönlich eher einen Schopf oder Schulter- bzw. Bauchfleisch nehmen, weil das einfach ein bisschen fettere Fleischteile sind. Weiters benötigen wir 1 Kilogramm Erdäpfel, vorwiegend festkochend, eine Zehe Knoblauch, 500 Milliliter dunkles Bier. Damit meine ich jetzt kein Stout oder dergleichen, sondern wirklich klassisches dunkles Bier, was im Handel gerne mal als Doppelmalz oder dieser Art verkauft wird. Also das eher süßlichere. Wir benötigen Salz, Kümmel, gehackten Rosmarin, Pfeffer, Butter und Wasser. Am Vorabend sollten wir mal den Knoblauch möglichst klein würfeln. Wer lieber pressen will, kann das auch machen. Besser wäre es würfeln, meiner Meinung nach, aber pressen an sich auch nicht so das Thema. Das Ganze vermischen wir dann mit Salz, Kümmel, Pfeffer und dem gehackten Rosmarin. Da will ich euch jetzt keine genauen Mengenangaben machen, da könnt ihr dann selbst entscheiden, wie kräftig ihr es wollt. Mit dieser Mischung reiben wir unser Fleisch ein und das kommt danach in den Kühlschrank und da zieht es dann die ganze Nacht durch bis am nächsten Tag zur Zubereitung. Am nächsten Tag heizen wir das Backrohr auf 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze auf. Heißluft wird auch gehen, 180 Grad wie ihr wisst, also um 20 Grad weniger. Nur hier muss ich sagen, läuft man Gefahr hin, dass das Fleisch zu schnell austrocknet. Dann gebe ich etwas Wasser und Butter in eine Bratenform hinein und darauf platziere ich dann mein Stück Fleisch. Wenn dann der Backofen die Temperatur erreicht hat, schiebe ich das Ganze ins Rohr hinein und lasse es da mal für 30 Minuten drin garen. Die Zwischenzeit kann ich nutzen, um die Erdäpfel zu schälen und im Anschluss zu vierteln. Nach den 30 Minuten reduziere ich die Temperatur auf 160 Grad Celsius und gebe die Erdäpfel hinein in die Backform. Und danach lasse ich das Ganze für gut 2 Stunden weiter braten. Eventuell auch weniger, das kommt ganz auf euer Backrohr an. Am besten kontrolliert kurz, wie kraus das Krustel, das Schwartel, wenn das Stück Fleisch ins Hat schon ist. In diesen 2 Stunden immer wieder das Fleisch ein bisschen mit dem Bier übergießen. Und so circa eine halbe Stunde vor Schluss dann bitte nicht mehr, weil wir wollen dann eine schöne krauste Kruste haben. Und das will man nicht erreichen, wenn wir dann weiter übergießen. Wenn das Fleisch dann schön gar ist, holen wir das Ganze mal aus dem Ofen raus, nehmen das Stück Fleisch aus unserem Brett heraus und lassen es auf der Seite mal ein bisschen rasten. Wer möchte, kann es auch in Alufolie einwickeln, ist aber jetzt nicht zwingend notwendig, weil wir sie relativ rasch weiterverarbeiten werden. Danach geben wir zu dem Bratenfond noch etwas Wasser dazu, da strecken wir das Ganze und schmecken es eventuell noch mit Salz und Pfeffer ab. Ja, und dann können wir das Ganze auch schon servieren. Als Beilage dazu würde ich persönlich empfehlen, entweder Erdäpfelknödel oder Semmelknödel oder eine andere Knödelvariante, wie zum Beispiel Mehl- oder Grießknödel. Vielleicht noch einen feschen Krautsalat dazu und man hat schon wirklich wunderbar deftiges Bratl. Noch kurz zum Bier. Ihr könnt natürlich auch ein anderes nehmen, wie sie ein Lager, ein helles oder was auch sonst schmeckt. Das Dunkle hat halt den Vorteil, es hat mehr Zucker drinnen, weil es Malz ja zuckerhaltig ist, das hier verwendet wird. Und dadurch, den Zucker, erreiche ich eine noch mehr karamellisierte Kruste beim Schwein. Geht beim anderen Bier natürlich auch. Beim Dunklen habe ich ein bisschen mehr karamellige Kruste dann. Ja, somit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn es noch Fragen zum Mangalitza selbst gibt, wenn ihr vielleicht Tipps braucht, wo man es noch so bekommen könnte, ich habe hier in meinen Büchern, glaube ich, auch noch ein paar Adressen für Bezugsquellen. Wenn es Fragen zur Zubereitung zum Gericht gibt, dann bitte jederzeit gerne. Ich sage nun vielen Dank fürs Zuhören, wünsche euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen.